Zum digitalen Umbruch unserer Tage gehört auch der weltweite Erfolg von Facebook. Das soziale Netzwerk wird im 10. Jahr seines Bestehens nach eigenen Angaben von mehr als 1,2 Milliarden Menschen genutzt. Und nicht nur das, es wird auch immer lukrativer. Denn Facebook gelingt es jetzt, mit Werbung auf dem Smartphone Geld zu verdienen. Etwas, das die Branche bisher bezweifelt hatte. Die Quartalszahlen, die diese Woche vorgelegt wurden, sind hervorragend und führten zu einem Rekordhoch beim Aktienkurs. Grund genug, mit Holger Schmidt, Journalist beim Focus und Blogger, einmal über Facebook zu reden. Die erste Frage, die ich an ihn stellte: Müssen Medien heute auf jeden Fall bei Facebook vertreten sein? Ich glaube schon. Es gibt den schönen Spruch, als Journalist muss man natürlich dort sein, wo seine Leser sind. Und das ist im großen Teil auf Facebook. Viele Medienmodelle basieren ja rein auf Facebook. Diese neuen Modelle wie BuzzFeed oder auch die Huffington Post, die natürlich versuchen, ihre Inhalte dorthin zu transportieren, wo die Leser sind, in der Hoffnung, dass sie drauf klicken, dass sie kommentieren und von dort auf die Seite kommen. Insofern glaube ich, ist jedes Medium gut beraten, eben dort seine Inhalte auch zu präsentieren. Natürlich immer in der Hoffnung, dass die Leser nicht nur dort bleiben und dort kommentieren, sich dort damit beschäftigen, sondern auch auf die eigene Seite kommen, denn nur dort verdienen die Medien dann auch das Geld. Es soll ja auch noch ein bisschen weitergehen. Sie selbst haben ja auch geschrieben, dass Facebook jetzt auch Nachrichtenseite werden möchte. Was kann man sich darunter vorstellen? Woran Facebook immer herumschraubt, ist sozusagen der Algorithmus, der steuert, welche Beiträge ich in dem Newsfeed sehe. Weil die haben neulich mal eine Untersuchung gemacht, dass jeder Nutzer ungefähr am Tag 1500 verschiedene Beiträge sehen würde, wenn alles ungefiltert da durchlaufen würde. Und dann haben sie beschlossen, das ist zu viel, das kann ja kein Mensch mehr verarbeiten, und filtern das raus. Und das heißt, von diesen 1500 sieht jeder Nutzer im Durchschnitt nur 300. Und da haben sie jetzt nochmal dran rumgefeilt an dem Algorithmus, sodass mehr Nachrichten da drin sind. Also Nachrichten von klassischen Medien oder auch Blogbeiträge. Zusätzlich wollen sie rechts oben auf der Desktop-Seite so eine Art Trending, heißt es bei Twitter, so eine Art Nachrichtenauslese zeigen, um die wichtigsten, meistdiskutierten Nachrichten nochmal zu bringen, die unabhängig davon sind, ob ich diese Nachrichtenmedien nun vorher mal geliked habe, also ob ich mit denen irgendeine Verbindung habe, sondern eine eher unabhängige Nachrichtenauswahl. Das heißt, der Nachrichtenanteil auf der Facebook-Seite wird deutlich steigen, und das ist natürlich auch ein Signal für die Medien, dass sie dort natürlich auch viele Leser erreichen können. Nun gab es ja schon viele soziale Netzwerke, oder gibt es immer noch? Warum ist gerade Facebook so erfolgreich? Es ist schwer zu sagen, wo der Erfolg liegt, weil sie viele Dinge auch nicht so viel anders machen als andere. Mark Zuckerberg hat bisher immer ein richtiges Händchen bewiesen, mit der Community umzugehen und deren Bedürfnisse zu erkennen. Das hat er eigentlich ziemlich lange ziemlich gut gemacht und hat erst jetzt zuletzt so ein bisschen Probleme bekommen, als das ganze Thema mobile Applikationen aufgekommen ist, also WhatsApp, Snapchat und so weiter. Also man will nicht mehr sozusagen mit allen kommunizieren, sondern man kommuniziert nur noch mit einer Gruppe. Wirklich enge Freunde, Leute aus der Schule, vielleicht auch die Familie, aber nicht mehr mit allen. Und das ist, glaube ich, zum ersten Mal ist ihm das passiert, dass er so ein bisschen das Gefühl verloren hat, was die Leute wollen, dass er das nicht so mitbekommen hat. Könnte das Thema Datenschutz auch noch eine Gefahr für Facebook werden? Oder sagen Sie, man hat sich jetzt schon so dran gewöhnt, dass man jedem alles mitteilt und den Amerikanern ist es eh egal, dass das für Facebooks weitere Entwicklung nicht unbedingt die Rolle spielt? Wenn der Datenschutz ein Problem gewesen wäre, dann hätte er schon längst dazu geführt, dass man sich von Facebook abwendet. Das hat keiner getan. Das ist kein Wettbewerbsfaktor, sagen wir mal so. Und es hat bisher noch nie dazu geführt, dass ein Unternehmen groß geworden ist oder klein geblieben ist oder seine Popularität verloren hat. Das Thema ist, glaube ich, dem normalen Nutzer nicht so wichtig, als dass er da irgendwie eine Entscheidung von abhängig macht. 1 Milliarde hat man gezahlt für Instagram beispielsweise. Man scheint ja auf, das ist so meine Interpretation, auf Wachstum um jeden Preis zu setzen. Kann das auch mal zu einer Gefahr werden, wie so eine Art Blase? Instagram hat sich im Nachhinein als super Investition für Mark Zuckerberg herauskristallisiert, weil der Dienst rasend schnell wächst und dann extrem viele Nutzer hat. Und ich glaube, er wird noch viel mehr Instagrams entweder kaufen oder selbst gründen. Er hat ja selbst während der Vorstellung der Quartalszahlen gesagt, dass seine Strategie ist, mehr Beiboote zu Wasser zu lassen, also mehr kleinere Dienste zu etablieren. Snapchat, das war ein anderer Dienst, bei dem die Nutzer sich Fotos zusenden, die sich nach ein paar Sekunden selbst zerstören. Den wollte er unbedingt kaufen, hat er nicht bekommen. Und es gab sogar auch das Gerücht, dass er WhatsApp kaufen wollte, hat er auch nicht bekommen. Und ich glaube, jetzt hat er festgestellt, okay, er muss diese Segmentierung der Nutzer, das muss er mitmachen. Das heißt, wenn die Nutzer halt eben sagen, ich möchte nicht mehr mit allen kommunizieren und schon gar nicht sozusagen, sondern meine Eltern mitbekommen, mit was ich mit meinen Freunden rede, das ist ja ein sehr logisches Verhalten von Jugendlichen. Und genau diesen Weg geht er nach, indem er diese Beiboote zu Wasser lässt und sagt, okay, wenn ihr nur mit denen kommunizieren wollt, dann habt ihr diese App. Und wenn ihr in Gruppen kommunizieren wollt, dann gibt es die. Und für Fotos haben wir hier Instagram. Das heißt, er versucht sozusagen, die große Masse ein bisschen aufzuteilen, um jedem das zu geben, was er will, weil er festgestellt hat, alle auf einer Plattform funktioniert nicht mehr. Das sagte Holger Schmidt. Er ist Journalist beim Focus und bloggt als Netzökonom.